Es gibt Geschichten, die sind wahr und doch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Wir jagen alle die Fett und Reich weit hin über das Meer. Denn hier auf dem Wasser sind alle gleich, drum gibt uns das Meer nicht mehr her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist. Und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Lauf, Anne, lauf! Folge 2. Auf in die Freiheit. Pass doch auf! Seid ihr verrückt geworden? Was soll denn das, eine alte Frau hier überlaufen? Lauf! Lauf! Sie holen auf! Gnade, Gott! Hier rein! Los! Noch um die Ecke! Da hinten sind wir in Sicherheit. Ja, duck dich! Komm hier hinter! Los! Hörst du sie noch? Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Aua! Wofür war die denn? Dafür, dass du hier nie wieder laut meinen Namen rufst. Entschuldigung, aber ich... Ah! Deine Entschuldigung hilft mir nicht, wenn man mich in Männerkleidung erwischt. Du weißt genau, was auf das Fälschen des eigenen Geschlechts steht. Dann stecken sie mich ins Spinnenhaus. Ins Frauengefängnis? Ja. Also, nimm mich nie wieder bei meinem echten Namen. Hier heiße ich Andrew. Verstanden? Sag mal, gucken meine Locken unter der Kappe hervor? Jonathan, kann man meine Haare sehen? Nein. Nein, man sieht nichts. Weder deine Haare noch sonst irgendwas. Gut. Fühlst du dich auch so lebendig? Lebendig würde ich jetzt nicht. Lass uns weiterziehen. Mal gucken, welchen Kerlen wir beim Pinkeln ins Hafenbecken noch etwas aus den Hintertaschen ziehen können. Ach, Jonathan. Jetzt sei mir doch nicht böse. Sind wir wieder Freunde? Ja, natürlich. Für immer. Für immer. Los, komm her. So. Und jetzt los. In dieser Ecke des Hafens waren wir noch nie. Ja. Und wenn du mich fragst, sollten wir auch besser nicht hier sein. Warte, du! Komm da auf! Du bist hier! Oh mein Gott! Er bricht sie mir den ganzen... Komm, weg hier! Bestimmt zu uns. Na, ihr zwei Süßen. Soll Mama dir mal was zeigen? Danke, lieber nicht. Und was ist mit dir, Kleiner? Bitte lass uns wieder zurück zum Hauptdock gehen. Die beiden Kerle von vorhin sind bestimmt längst weg und wir können. Nur noch bis da hinten, ja? Da, wo das Licht schimmert. Die Taverne, siehst du? Das Drake? Das ist kein guter Ort. Gar kein guter Ort. Man sagt, dass dort... Also dort treffen sich Piraten. Ach ja? Sagt man das? Ja. Das Drake ist außerhalb von Nassau das, was einem Piratenhauptquartier wohl am nächsten kommt. Nassau? Ja, die Seeräuberhochburg auf New Providence Island. Ist perfekt gelegen, um von dort aus alle Seehandelsrouten der West Indies zu erreichen und die Handelsschiffe zu überfallen. Mit einem gut geschützten Hafen, der für die großen Kriegsschiffe der Royal Navy viel zu seicht ist. Anne, Nassau bietet Zuflucht für alle Gesetzlosen der Karibik. Ja, für Henry Jennings, Charles Vane, Blackbeard. Die Insel soll eine regelrechte Piratenrepublik sein. Und das Drake ist so etwas wie die geheime Außenstelle hier in Charlestown? Ja, so munkelt man. Na dann, lass uns hin. Was? Nein! Doch, das muss ich mir angucken. Nein, Anne, nicht! Anne, bleib hier. Anne! Oh, verdammt! Andrew! Andrew! Ihre Sturheit wird mich irgendwann auch meinen Kopf und Kragen kosten. Guck sie dir an. All die bunten Farben, die edlen Gewänder, die Federn an ihren Hüten. Also ich sehe nur Schwerter, Enter, Messer, Pistolen und Dolche. Die könnten ganz Charlestown niedermetzeln. Oh, jetzt schau genauer hin. Es sind nicht nur Waffen. Sie tragen Schmuck. Überall Schmuck. Ringe, Ketten, Broschen. Ja. Mein Vater sagt, die Piraten zieren sich mit ihrem Reichtum. Wollen damit allen zeigen, was sie ergaunert haben. Diese eitlen Gecken. Unser Stallknecht hingegen meint, sie tragen das Wertvollste immer bei sich am Leib, damit es ihnen kein anderer klauen kann. Nichts von dem, was sie dort tragen, haben sie ehrlich erworben. Sie haben es anderen weggenommen. Einfach weggenommen. Dafür geplündert und gemordet. Und jetzt musizieren sie dort, tanzen und lachen, trinken und spielen, als stünde es ihnen gut zu Gesicht. Dabei sind das alles nur Diebe, Halsabschneider und Mörder. Was für ein fröhliches Treiben. Wir gehen da nicht rein. Auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Aber lass uns einfach noch ein bisschen durchs Fenster schauen, ja? Wie sagtest du noch mal, sieht dieser Kaufmann aus, mit dem dein Vater Handel treibt? Du meinst Mr. Bonnie? Aha. Ich habe ihn seit Mutters Tod vor 2 Jahren leider nur noch ein paar Mal gesehen. Immer wenn er auf die Plantage kommt, um mit meinem Vater zu verhandeln. Aber jedes Mal trug er einen feschen Federbusch an der Hutkrempe, rot wie Feuer, irgendwie verwegen. Und dazu ein dunkelblaues Samtwams mit breiten Lederriemen. Um daran vielleicht einen gekreuzten Pistolengurt quer vor der Brust zu befestigen? Wie bitte? Und trug er auch einen Säbel links und ein Entermesser rechts am Gürtel und zusätzlich einen Dolch am Schiefelschaft? Was denkst du denn? Zu uns kam er immer nur mit einem leichten Degen. Er ist Kaufmann, kein Krieger. Ja klar, Kaufmann. Mein Vater hat immer versucht, mich von ihm fernzuhalten. Ja, aber meinem Vater ist ja niemand gut genug für mich, der nicht mindestens auch Plantagenbesitzer ist. Oder zumindest kein Pirat. Was? Wovon redest du? Von Mr. Bonnie. Da drin. Was? Ich verstehe nicht. Dort hinten. Zwischen dem Fiedler und dem Tisch mit den Würfelspielern. Siehst du ihn? Oh, ist er da? Ist das James Bonnie? Was bin ich doch nur für eine dumme Gans? Eine dumme, dumme, dumme, dumme Gans! Anne! Ich meine Andrew! Was zum Teufel? Deswegen wollte mein Vater nicht, dass ich Mr. Bonnie zu nahe komme. Natürlich. Aber bist du denn wirklich sicher, dass das eben James Bonnie war? Ja, das war er. Eindeutig. Das bedeutet aber auch, dass mein Vater... Oh Gott, ich wag's nicht mal zu denken. Auf den Handel mit Piraten ja. steht? Ausnahmsweise bin mal nicht ich diejenige, die etwas Verbotenes getan hat. Du darfst es niemandem sagen. Vor allem nicht deinem Vater. Anne, wenn herauskommt, dass du heimlich als Junge verkleidet am Hafen warst und das nicht zum ersten Jetzt Mal, mach dann... dir keine Sorgen, Jonathan. Von dir erfährt niemand. Niemals, das verspreche ich dir. Es geht mir nicht um mich. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Ich muss zurück. Nach Hause. Auf die Plantage dann. Und dann ich weiß es nicht. Wenn ich ihm sage, was ich weiß, erfährt er von meinen Ausflügen an den Hafen, aber... Ich kann doch nicht so tun, als wüsste ich nicht, dass er... Verdammt! Sehen wir uns wieder? Ja, das hoffe ich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mach's gut, Anne. Bäh, sauf halt. Sieh zu, dass du weiterkommst. Oh. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ui. Ja. Der sitzt ziemlich tief unten drin. Er kommt jetzt nicht mehr. Weiter, hab ich gesagt. Los, zieh Leine. Ja. Oh. Nee, oh. Nee, echt jetzt? Oh. Muss das sein? Ja. Was sitzt du denn hier so traurig am Pier? So jung und schon so freudlos. Das Leben ist doch viel zu kurz, um immer nur ernst zu sein. Ja, versauf nur deine Heuer. Aber verschon mich mit deinen Lebensweisheiten. Jetzt sehe ich's erst. Du bist verliebt. Unglücklich verliebt. Darum das traurige Gesicht. Hier. Du brauchst den Rum dringender als ich, mein Freund. Ersäuf deinen Kummer. Oder? Sauf dir eine andere schön. Danke. Soon may the Wellerman come to bring us. Jonathan! Anne! Ich meine, Andrew! Ich dachte schon, du kommst nie mehr. Ich warte schon seit Tagen hier auf dich. Ja, ich wusste auch nicht, ob ich es noch einmal hierher schaffe. Mein Vater ist seit kurzem extrem misstrauisch. Unter seinen Argusaugen, also seinem wachsamen Blick, da konnte ich mich lange nicht wegschleichen. Ja, hast du denn mit ihm gesprochen? Du weißt schon. Wegen Mr. Bonny. Nein, es ergab sich nicht. Das hier habe ich so vermisst. Was? Den Gestank nach Fisch und Pisse? Oder die Saufköpfe und Schnarcher? Das alles. Das Wasser, den Pier, die Schiffe, den Geruch nach Salz, nach Freiheit. Und mich? Was? Also, dich natürlich auch, Jonathan Barnett. Ich wünschte, ich könnte anheuern. Einfach auf Deck gehen. Die Leinen los, Anker lichten und raus. Raus aufs offene Meer. Du könntest einen Kapitän heiraten. Und dann vielleicht mit ihm reisen. Erstens hat die Kapitänsgattin an Land zu bleiben, wo sie die Kinder großzieht. Und zweitens würde mein Vater solch einer Verbindung niemals zustimmen. Aber es gibt doch auch Kapitäne, die in der Gesellschaft hoch angesehen sind. Es muss ja kein Kaufmann sein. Was ist mit einem Offizier? Du meinst Marine? Ja, die Royal Navy. Warum verachtest du die Royal Navy so sehr? Ohne sie, ohne die Macht der Krone, wären wir beide nicht hier. Ich habe einfach etwas gegen Drill und Knechtschaft, gegen Unterdrückung. Ja, das nennt man militärischen Gehorsam. Glaubst du, das British Empire wäre so groß und mächtig geworden, ohne Struktur und Ordnung? Mhm. Ohne Befehl und Gehorsam? Aus einem Haufen ungeordneter Männer kann man ein Uhrwerk machen. Präzise und schlagkräftig. Das ist eine Kunst, Anne. Schau dich an. Das klingt ja fast so, als habe da jemand seine Berufung gefunden. Ja? Ja, ich möchte zur See fahren. aber nicht als Kaufmann, sondern als Offizier. Das ist das letzte Mal, dass wir hier zusammensitzen können, Anne. Morgen trete ich meinen Dienst an. Was? Das sind ja Neuigkeiten. Morgen fährst du also zur See? Du hattest sogar die Wahl zwischen Handels- und Kriegsschiff? Du hast auch eine Wahl, Anne. In der Wahl deines Zukünftigen. Da wird doch dein Vater sicherlich mit sich reden lassen. Wenn man ehrgeizig ist und fleißig, dann kann man es bei der Marine in kurzer Zeit weit bringen. Vielleicht bin ich ja schon in einem Jahr ein ehrbarer Lieutenant und könnte dann um deine Hand an... Jonathan, ich will mir aber nicht von meinem Ehemann Geschichten von der See erzählen lassen. Wie man Stürmen getrotzt und Kämpfe gemeistert. Wie man fremde Gestade und neue Orte entdeckt hat. Ich will das nicht erzählt bekommen, ich will das selbst erleben. Ist das so schwer zu verstehen? Nein. Aber das wird nicht passieren, Anne. Nicht in diesem Leben. Ja, nicht in diesem Leben, in dem man sich immer brav an die Regeln hält. Ach, vergiss es, Anne. Hör endlich auf zu träumen. Auch bei den Piraten, die du aus mir völlig unerklärlichen Gründen so verehrst und glorifizierst, gibt es keine Frauen an Bord. Ja. Ja, abgesehen davon, dass sie alle Mörder und Vergewaltiger sind. Also lass bitte von deiner kindischen Verehrung ab. Je früher du aufhörst, dir etwas zusammen zu fantasieren und endlich anfängst, das Beste aus dem zu machen, was wirklich möglich ist, umso schneller wirst du glücklich werden. Ja. Versteh das doch endlich. Ja. Ich hätte gehofft, dass wenigstens du mich verstehst. Das tue ich doch. Warum siehst du das denn nicht? Mach's gut, Jonathan Barnett. Ich wünsch dir, dass du glücklich wirst. Wirklich. Anne! Anne, warte doch! Andrew! Verdammt! Psst, psst, psst! Hey, Hector! Ich bin's doch nur! Leise! Leise, mein Feiner, jetzt so ist fein! Sonst wächst du noch Vater auf, weißt du? So ist fein. Oh nein. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Die muss doch hier irgendwo sein. Die Leiter, wo ist die Leiter? Zerstört. Vater! Komm ins Haus, Anne. Ich denke, wir haben was zu besprechen. Lass es mich bitte erklären, ich... Nicht hier! Du musst mich für einen ziemlich dummen Mann halten. Vater. Oder für über Gebühr geduldig. Vater, bitte. Aber ich bin weder das eine noch das andere. Lass mich euch bitte erklären. Dein Aufzug ist Erklärung genug. Meine eigene Tochter steht hier vor mir wie ein Stallknecht. Wie ein Kerl. Die Haarpracht unter der Kappe verborgen. In den Stiefeln und Hosen. In einem Männerwams. Die Brust darunter abgebunden. Nein, nein, Anne. Das bedarf wirklich... keiner weiteren Erklärung mehr. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass du dich nachts herumtreibst, deine Müdigkeit am Tag, für die Dr. Gibbs keine Erklärung finden konnte. Im Gegenteil, er bescheinigte dir eine überaus starke Gesundheit. Auch sind ihm deine Muskeln nicht entgangen. Er fragt mich doch allen Ernstes, ob du bei der Feldarbeit helfen müsstest. Du, die Tochter des Hauses. Und dazu deine Wachsamkeit, was die Kleiderkiste in deinem Gemach betraf. Die Kiste war ein Geschenk von Mutter an mich. Und diente zur Verwahrung deiner Beinkleider. Ihr habt sie gewaltsam geöffnet? Ja, viel mehr als das. Ich habe auch ihren Inhalt gewaltsam zerstört. Vater! Ich weiß nicht, von wem du dir die Männerkleidung ergaunert hast oder wer sie dir freiwillig gegeben hat, aber Gnade ihm Gott, wenn ich ihn finde. Wenn dich jemand in Männerkleidung enttarnt hätte. Herrgott, mein einziges Kind im Spinnhaus. Ich wäre gestorben vor Gram, Vom guten Ruf unserer Familie ganz zu schweigen. Vater, wer hätte mich denn erkennen sollen? Ihr haltet mich doch wie eine Prinzessin gefangen auf dieser Plantage. Ich lasse dir die beste Erziehung angedeihen. Dir fehlt es an nichts. Und du spottest meiner Liebe, indem du deinen Französischlehrer zwingst, dich das Kämpfen zu lehren. Wie ein Mannweib schleicht dich aus dem Haus des Nachts wie ein Dieb. Wo warst du? Am Hafen? Wie konntest du mich nur so hintergehen, Anne? Ich hab euch hintergangen. Ist es nicht vielmehr so, dass auch ihr eure Geheimnisse habt? Dass auch ihr euch schuldig gemacht habt? Wovon redest du? Von Mr. Bonny. Der angeblich so ehrbare Kaufmann, mit dem ihr Geschäfte macht, ist in Wahrheit ein... Schweig, Anne. Wieso? Wird es weniger wahr, wenn man es nicht laut ausspricht, Vater? Der ach so ehrbare William Corbett macht einen guten Schnitt, indem er mit Blut und Tod erworbene Waren zu kleinen Preis kauft. Und das ist strengstens verboten. Soweit ich weiß, steht auf den Handel mit Piraten... Kein Wort mehr! Ihr macht Geschäfte mit jedermann, wenn es euch nur zum Vorteil gereicht. Dabei habt ihr immer gesagt, dass Piraten Unmenschen sind. Hostis, humani generis. Feinde der Menschheit, Feinde des Handels und der Zivilisation. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich dich deinen Ehemann selber wählen lasse. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich habe deine Flausen lang genug toleriert. Du könntest seit Jahren verheiratet sein. Lang genug habe ich mich von dir hinhalten lassen. Vielleicht auch, weil ich dich nicht gehen lassen wollte. Aber wir sehen ja beide, wohin das geführt hat. Ich lasse nicht zu, dass du mich zum Gespött von ganz Charlestown machst. Du wirst jetzt deine gottgegebene Rolle akzeptieren. Übermorgen heiratest du Benjamin Lockhart. Was? Benjamin will dich trotz deines fortgeschrittenen Alters nehmen. Schenkst du ihm innerhalb des ersten Ehejahres ein Kind, sollte das alles ohnehin kein Problem mehr sein. Niemals. Ihr werdet mir schon die Zunge herausschneiden müssen, damit ich vom Altar nicht Nein sage. Ja, auch das zur Not. Es gibt kein Zurück mehr, Anne. Mitgift und Aussteuer sind bereits verhandelt. Es ist alles arrangiert. Ihr könnt mich doch nicht einfach so verschachern wie eine Sklavin. Vater! Ich kann und ich werde! Das ist mein letztes Wort. Nein! Nein! Nein! Ja. Mich nicht! Bringt sie auf ihr Zimmer! Nein! Bringt sie auf ihr Zimmer! Nein! Lass mich aus! Lass mich aus! Ich werde nicht daran! In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Ignossi mi, Pater, quia peccavi. Nein, bitte vergib mir, Vater, denn ich werde sündigen. Mutter, ich werde deinen Schmuck in Ehren halten, solange ich kann. Aber er wird mir sicherlich gute Dienste leisten bei dem, was ich nun vorhabe. Meinem neuen Leben. Nein. Auch dieses Versteck hat er gefunden. Und alle Beinkleider zerschnitten. Gut, dann muss es eben auch ohne Hose gehen. Im Kleid. Und Vater wächst, bevor das Feuer auf das Haus überspringt. Ja? Ja, fein, fein, los! Ja. Hier, öffnet eure Fesseln mit dem Schlüssel und dann raus hier. Miss Anne, was, ich verstehe nicht. Miss Anne. Niemand sollte so leben müssen. Niemand sollte Sklave sein. Ihr seid jetzt frei. Frei, versteht ihr? Na los, werft die Ketten ab, beeilt euch. Los. Beeilt euch. Was macht ihr, Miss Anne, was macht ihr da? Miss Anne, warum zündet ihr alles an? Es brennt, Miss Anne. Das ist mein Abschiedsgeschenk, Amanda. Lauft los! Danke, Miss Anne. Kommt ihr mit uns? Nein, ich habe andere Pläne. Bis jetzt. Lebt wohl, Miss Anne. Ja, lebt wohl. Das ist ja nicht der Ort für Ladies in Feinkleid. Nee, mehr für geldgeile Huren und saugeile Seemänner wie uns. Geht mir aus dem Weg. Aber wohin des Wegs zu dieser nächtlichen Stunde? Aus dem Weg, habe ich gesagt. Aus was für einem feinen Stoff das Kleidchen ist. Fühl mal hier, Seide. Oh. Hey, Finger weg! Und dieses schöne, lange Haar. Wie das riecht. Geht weg von mir. Na, Püppi, warum denn so unfreundlich? Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Ja, spielen. Haut ab! Schert euch zum Teufel, haut ab! Die Wille ist auf die harte Tour. Ja, kann sie haben. Was trägst du denn eigentlich drunter? Loslassen! Lass mich los! Ah, hör auf, dich zu wehren. Ich will mein Ding nicht an dir schmutzig machen. Da die Kiste. Drück sie drüber. Nein! So, und jetzt hoch mit den Rüschen. Ja, halt sie fest. Ja, erst ich, dann du, okay? Immer du. Nein! Runter von mir! Halt sie fest, habe ich gesagt. Jetzt halt sie doch fest! Du verdammtes Mistzeug! Ein Tritt in die Hoden, ein Schlag gegen den Kehlkopf. Mehr braucht es gar nicht. Man muss nur wissen, wie. Ach so. Und was dein schönes, langes Haar betrifft, da kann man so schön reingreifen. Loslassen. Und dann den Kopf gegen harte Kanten schlagen, ungefähr so. So, und nun zu dir, mein Freund. Ich fürchte, ich muss deinen Degen jetzt doch noch schmutzig machen. Hey, Püppi, das war doch alles gar nicht so gemeint. Ich bin keine Püppi! Ich hatte euch gesagt, geht mir aus dem Weg. Miss Cormac. Mr. Bunny. Kurz war ich versucht einzugreifen. Doch dann war klar, dass ihr gar keine Hilfe benötigt. Noch nie habe ich eine Frau so kämpfen sehen wie euch. Es war ein Reflex. Hätten Sie nur früher von mir abgelassen, ich hätte doch niemals... Ich wollte das... Was macht ihr hier, Miss Cormac? Ich wollte zu euch. Was? Wir müssen sprechen, Mr. Bonnie. Es ist dringend. Wie komme ich zu der Ehre? Und woher wusstet ihr überhaupt, dass ihr mich hier findet? Dafür ist jetzt keine Zeit. Schnell, wir müssen fort von hier. Fort aus Charlestown. Miss Cormac, ich verstehe nicht. Wie können wir irgendwo in Ruhe reden? Bitte. Gut, folgt mir. Ihr Süßen, kann ich euch noch etwas bringen? Nein, danke, Candace. Aber mach die Tür ruhig zu. Ach so, ja, ja. Von außen. Außen, ach ja. Ja. Ein Freudenhaus? Das ist der einzig ruhige Ort, wo wir reden können? Das habe ich doch richtig verstanden, dass ihr von eurem Vater nicht gefunden werden wollt. Ja, es ist ein wenig komplizierter. Aber ich habe einen Plan. Einen Plan, wie dieser Misere zu entkommen ist. Neigt euch vor. Ja, damit ich ihn euch mitteilen kann. Euer Plan ist also so geheim, dass er nur geflüstert werden darf? Zumindest so lange, bis auch ihr ihn laut auszusprechen wagt. Ich bin gespannt. Also? Ist das euer Ernst? Das kann unmöglich euer Ernst sein. Es ist mir so ernst wie nichts anderes im Leben. Aber euer Vater... Mein Vater wird sich wieder beruhigen, wenn erst einige Zeit vergangen ist. Und wir neue Tatsachen geschaffen haben. Ja. Oh. Damit sollten wir für eine Weile durchkommen. Darf ich? Ja, er ist echt. Es ist der Erbschmuck meiner Mutter. Dazu ein paar Goldmünzen. Nehmt ihr diese Mitgift an? Also, wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ihr imponiert mir, Miss Cormick. Anne. Nennt mich bitte Anne. Anne. Du imponierst mir sehr, sogar. Mehr als jede andere Frau, die ich bisher getroffen habe. Und du bist dir wirklich sicher? Niemals fühlte ich mehr Entschlossenheit als in diesem Moment. Wollen wir deinen Plan dann direkt hier vollziehen? Ich bin ein gottesfürchtiges Mädchen. Wo denkst du hin, James Bonny? Alles zu seiner Zeit. Nun gut. Genug gescherzt. Jetzt ist die letzte Gelegenheit für Zweifel. Wir trauen uns. Wirklich? Wir wagen es? Ich schon. Wenn du nur genug Mut dazu hast. Anne Bonny. Na, wie klingt das in deinen Ohren? Wunderbar. Absolut. Wunderbar. Das war Anne Bonny, die Piratin, Folge 2. Und meine Geschichte geht weiter. Abonniert sie jetzt in eurer Podcast-App oder der ARD-Audiothek. Auf manchen Plattformen könnt ihr Sterne vergeben und ich freue mich über so viele wie möglich. Mehr Hintergründe zu meiner Biografie findet ihr auf unserer Website. Der Link steht in der Beschreibung. Da seht ihr auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich und das Team erreichen könnt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Frei für immer. Eure Anne Bonny.